mich nicht wohl, Ketsche, ich fühl mich nicht wohl. Jeden Abend Alkohol, jeden Abend Alkohol. Mädchen, ich fühl mich nicht wohl, Ketsche, ich fühl mich nicht wohl. Jeden Abend Alkohol, jeden Abend Alkohol. Ich hab es genug, Ketsche, ich hab es genug. Von deinen ganzen Betrug, von deinen ganzen Betrug. Mädchen, ich hab es genug, Ketsche, ich hab es genug. Von deinen ganzen Betrug, von deinen ganzen Betrug. Ich war für dich immer da, ich war für dich immer da. Jetzt ist mir das alles klar, du bist für mich nicht mehr da. Ich war für dich immer da, ich war für dich immer da. Jetzt ist mir das alles klar, du bist für mich nicht mehr da. Mädchen, ich fühl mich nicht wohl, Ketsche, ich fühl mich nicht wohl. Jeden Abend Alkohol, jeden Abend Alkohol. Mädchen, ich fühl mich nicht wohl, Ketsche, ich fühl mich nicht wohl. Jeden Abend Alkohol, jeden Abend Alkohol.